Nein, vielmehr hat ihr Wissen über das Jenseits versagt. Nein, vielmehr sind sie darüber im Zweifel. Nein, vielmehr sind sie ihm gegenüber blind.